fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hain hernieder, liebster, komm zu Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Willst mein lebend Herz du lauschen, warte liebster. Schlagen, ach, sie fliehen dich. Mit der Töne süßer Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen des Busens Sehnen,